Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 797 Feuer und Flamme. Und das ist die erste Sondersendung für den Uncast hier aus Japan. Tja, ich bin zu Hause, wie ich schon im Narius Wochensicht gesagt habe, ja. Und ich von hier aus, bringe ich euch jetzt noch ein paar Eindrücke die nächsten Sendungen über. Viel recherchieren diese Woche für anderweitige Sachen ist natürlich schwierig und dennoch habe ich ein paar interessante Dinge hier natürlich speziell für den Uncast im Auge behalten, was mich schon relativ fasziniert hat. Wie ihr wisst, hat Japan einen relativ hohen iPhone-Anteil. Das scheint aber in den letzten Jahren auch geringer geworden zu sein. Wenn ich mich hier umgucke, speziell bei der japanischen Bevölkerung, dann ist Android sehr auf dem Vormarsch. Ja. Man sieht aber eines deutlich, wenn man jetzt über die Ginza läuft, da gibt es also anderen Bereichen natürlich auch, Shinjuku und so weiter, da sieht man mehr als einen Apple Store. Also wie gesagt, Ginza, Shinjuku und ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Vermutlich noch mehr. In so einer Megastadt, klar, größte Stadt der Welt, ja, ist anzunehmen, klar, dass da was geht. Aber wenn ich so in diese Shops reingucke, dann sehe ich hauptsächlich Gaijins, also Nicht-Japaner, ja, die in diesen Shops sind. Ich habe genau geguckt, zum Beispiel auf der Ginza, etwa ein Dreiviertel der Menschen da drin waren keine Japaner. Ich weiß nicht, was für eine Aussage man dadurch tätigen kann oder ob man überhaupt eine Aussage dadurch tätigen kann. Es ist mir nur aufgefallen, dass hier auch möglicherweise ein bisschen die Statistiken verfälscht werden. Denn klar, es gibt hier auch einen Konsumtourismus. Das sieht man zum Beispiel schon daran, dass eben Preise, die bei uns gesalzen sind, hier oftmals günstiger sind. Speziell bei Apple-Produkte weiß ich das jetzt nicht. Ist mir nur so aufgefallen, bei allgemeinen Technikprodukten könnt ihr etwa 60% bei vielen, bei anderen 20-30% abziehen. Das heißt, im Endeffekt seid ihr günstiger, wenn ihr in Japan kauft, das verzollt, ja, zumal ihr hier auch noch Möglichkeit für Tax-Free bekommt. Und dann eben einführt nach Deutschland. Das ist spannend, diese Thematik. Und ich lese auch immer wieder, dass zum Beispiel die Nintendo Switch 2 und auch andere, auch die iPhones sollen günstiger sein. Nur ich habe da jetzt keinerlei Preisvergleiche, was das jetzt wirklich ist. Nur eins muss ich sagen, bei Android-Phones gilt ein solcher Vorteil eher nicht. Es mag zwar durchaus sein, dass einige spezifische Modelle günstiger sind. Das werde ich nächste Woche übrigens auch noch in Erfahrung bringen. Weiß nicht genau, ob ich es nächste Woche schon schaffe, aber auf jeden Fall werde ich das hier noch in Erfahrung bringen für euch, wie es denn bei Android-Geräten mit den Preisen aussieht. Alles, was ich bisher gesehen habe, schließe ich das mal aus, dass es also eine generelle Aussage gibt, Android-Handys wären hier günstiger. Das liegt vor allem daran, weil die Geräte halt eben die günstigen aus China kommen. Und hier sieht man sehr oft, dass diese chinesischen Geräte eben gleich oder manchmal sogar teurer sind als in Europa. Das hat möglicherweise damit zu tun, dass eben da die Importlage nicht ganz so klar ist. Das blüht uns ja auch bald offenbar. Und dann werden wir sehen, wie sich das dann auch auf die Preise auswirkt. Ja, was mir auch hier aufgefallen ist, ich war ja ein bisschen geknickt, als ich erfahren habe, dass man zum Beispiel für die Suica-Card, die elektronische Suica-Card, ein iPhone benötigt. Das heißt, ich kann nur mit einer Plastik-Suica-Card hier mich bewegen. Ehrlich gesagt, ist egal. Ich habe natürlich eine auf meinen Namen registrieren lassen, Und von daher empfiehlt sich, wenn man da längere Zeit ist hier in Japan und definitiv bei Verlusten und so weiter, bei einer nicht registrierten Suica, also wenn die nicht auf euren Namen ist, ist das Geld weg. Es ist wie eine Be Geldbörse, ja. Verloren, weg, aus, Ende. So, da gibt es kein Konto oder ähnliches. Bei einer registrierten Suica, da kann das nachvollzogen werden, da kann man hingehen, Ausweis, zack, und dann wird einem das Geld tatsächlich gut geschrieben, auf eine neue Suica-Karte beispielsweise. Also das geht. Das System ist auch sehr, sehr schön. Das ist so ein idealer Mittelpunkt zwischen anonym bezahlen und komfortablen bezahlen. Das ist ja bei uns immer eine Schwierigkeit gewesen, dass man eben sich entscheiden muss, entweder gibt man die Anonymität komplett auf oder man hat eben hier, man verzichtet eben auf den Komfort. Ja, Kartenzahlung, Kreditkarte irgendwo ranhalten, kann ja zurückverfolgt werden. Ne? Bei der Suica-Karte ist das anders. Man kann eine Suica-Karte holen ohne Namen. Man kann mit Bargeld, und das ist übrigens skurril, sogar nur mit Bargeld, die Suica-Karte aufladen. Ja? Und damit ist keine Rückverfolgung, zumindest was das Bezahlen an sich angeht, ja, möglich mehr. Wer das also ist. Und ich frage mich immer wieder, warum gibt es sowas nicht bei uns? Warum gibt es das nicht bei uns? Keine Ahnung, vielleicht, weil wir das jetzt schon akzeptiert haben und deswegen nicht mehr notwendig ist. Also wenn ich mir die Statistiken angucke in Europa, ist die kontaktlose Bezahlung also schon auf dem Vormarsch und es werden immer mehr, es ist schon längst mehr mit Kartenzahlung als mit Bargeld bezahlt. Ja. Hier ist es übrigens ein bisschen anders. Also hier in Tokio kann man eigentlich fast überall mit Karte bezahlen. Das ist mir bis jetzt nur einmal passiert, dass man in einem kleineren Laden konnte ich nicht mit Karte bezahlen. War aber wirklich ein kleiner Laden. Also das war eine Verkaufstheke. Ja. Eine Verkaufstheke und da ging das eben nicht. Ja, ist kein Problem. Ansonsten funktioniert hier alles. Auch mit der Suica-Card kann man es oft an Getränkeautomaten zahlen und so weiter und so weiter. Dennoch empfiehlt sich immer ein bisschen Bargeld, vor allem 100-Yen-Münzen bei sich zu haben, denn es gibt auch noch genug Automaten, wo eben nur mit Münzen funktionieren. Und wenn ihr dann so richtig Durst habt, dann ja, empfehle ich euch, da ein paar Yen mitzunehmen. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ja. Ihr seht auch, es funktioniert, das Nebeneinander, so wie ich auch schon Marius Wochen sich gesagt hat, das Nebeneinander von Hightech und Lowtech ist hier geradezu erfrischend. Ja, wunderbar. Ja. Es ist absolut Wahnsinn, was hier geht und was nicht geht. Bei den Android-Geräten ist es halt so, da kann man zumindest, ich komme gleich dazu, keine Suica-Card drauf machen. Das habe ich festgestellt, das wollte ich machen, geht natürlich nicht. Jetzt haltet euch fest, bei den japanischen Android-Geräten geht das. Es ist ein ganz einfaches Problem. Es gibt hier ein System, also ein NFC-System, das wird in der Regel nur vom iPhone unterstützt oder eben von japanischen oder von Smartphones, die eben in Japan verkauft werden, weil eben hier ein, ich weiß nicht, ob das nur eine Software ist, ich gehe mal davon aus, dass es nur ein Softwareprotokoll ist, das hier eingespielt werden muss, oder ein Hardware-Bauteil, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich gehe davon aus, es ist nur eine Software, schon wären hier, gäbe es hier nur wenige Android-Handys, weil die anderen eh nicht funktionieren und ich kann euch sagen, ohne Suica-Card oder Passmo-Card geht hier nichts, aber auch wirklich gar nichts. Wenn ihr ohne Suica-Card Metro oder Bahn fahren wollt, könnt ihr komplett vergessen. Das wird so nicht funktionieren im normalen Leben. Das kann man vielleicht als Touri machen, wenn man sagt, ja, ich will sowieso nur 4 oder 5 Mal fahren, ne, dann hole ich mir halt eine Karte. Glaubt mir, bis ihr die Karte gezogen habt, ist schon mindestens ein eine Metro schon durch von der Linie, die ihr fahren wollt. Manche fahren da in 3-Minuten-Takt. Das ist unglaublich. Ja. Und deswegen braucht man eine Suica-Card. Und ich sehe es immer wieder an den Gates. Viele nutzen eben schon ihr Smartphone dazu. Aber wie gesagt, das geht eben nur mit den japanischen Android-Geräten, weil die dieses Protokoll unterstützen, das eben in Europa überhaupt nicht vorhanden ist. Das ist eigentlich ein System für Japan. Ja. iPhone, also Apple hat es generell integriert in seine Geräte, auch außerhalb von Japan. Also das heißt, mit dem iPhone könnt ihr eure elektronische Suica-Card drauf machen, könnt aufladen und dann eben einfach das Smartphone über den Leser halten und dann funktioniert es einfach ganz normal, wie mit der Plastik-Suica-Karte. Das ist die Erklärung dafür. Ich habe mich schon gewundert, denn das wäre, also wenn das nicht mit den Android-Geräten gäbe, dann wäre das das Aus in Japan für Android, definitiv. Aber es ist schon spannend, dass die Hersteller hier dann sich entschließen, dass in internationalen Geräten offenbar nicht zu aktivieren, nur in japanischen Geräten. Auch da sage ich, da läuft irgendwas falsch. Ja, wenn Apple das kann, dann könnten es eigentlich die anderen auch. Aber seht ihr, so ist das eben sehr problematisch. Was übrigens nicht problematisch war, war die eSIM. Da kann ich euch jetzt endlich auch richtige Erfahrungsberichte mal sagen. Ich habe mir von Mobile. Nein, und ich bin kein eingetragener, Reflink Hunter oder was von Mobile, sondern das ist einfach das, was ich für was ich mich entschieden habe, nachdem ich viele YouTube-Videos geguckt habe und so weiter über dieses Thema und ich eine echte japanische Nummer brauche, auch über längere Zeit. Und das ist genau das Thema. Wenn ihr eine normale eSIM holt, ist die nur für Daten. Genau dasselbe gilt natürlich für Pocket Wi-Fi Systeme, die werden auch oft empfohlen, aber dann habt ihr eben nur Daten. Ihr habt keine japanische Nummer. Das heißt aber auch keine SMS und ihr könnt auch keine Dienste nutzen, die eine SMS-Verifikation brauchen. Ja, das ist also die große Problematik. Mobile hingegen hat eine echte eSIM mit einer echten japanischen Nummer, ja, die funktioniert ganz normal. Da könnt ihr dann auch SMS empfangen und versenden. Ihr könnt telefonieren, angerufen werden, alles über diese Nummer, kein Problem. Das ist natürlich auch wichtig, wenn man zum Beispiel jetzt zu mehreren Leuten geht, ja, dann könnt ihr auch untereinander telefonieren beispielsweise. Wobei, ja, kommen wir zu dem nächsten Ding. Klar, geht auch über Daten heutzutage. Ja, also hier hat jeder Line. Ja, das habe ich ja schon seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, also ich als Standard-Messenger, das ist der Messenger überhaupt für mich. Und ja, vielleicht ist es halt so, weil ich dieses japanische Denken habe, das funktioniert, das geht, das sind super süße Stickers dabei, ja, und damit kann man kommunizieren. Und hier hat jeder Line, und das ist nicht gelogen, also es sind 97% der Smartphone-Nutzer, also auch Apple-User, die Line benutzen und 94% der gesamten Bevölkerung. Ja, deswegen gibt's hier auch an jeder Ecke einen Line-Code zum Abscannen, wo ihr neue Infos kriegt, egal ob es jetzt am Skytree ist oder an irgendeiner Kneipe oder sonst was. Oft sind dort Line-Codes und dann könnt ihr die einscannen, dann kriegt ihr Neuigkeiten von denen übermittelt über Line dann. Ja. Und ihr dann, was weiß ich, ein Angebot haben oder so, dann kriegt ihr eine Line-Nachricht und ja, in diesen speziellen Chaträumen, wo ihr selbst nicht jetzt also öffentlich chatten könnt, sondern da kann man nur Nachrichten empfangen und nur direkt mit dem Betreiber unter Umständen, auch das ist regelbar, kommunizieren. Also es ist eine spannende Geschichte und man sieht, wie schön das Line hier funktioniert. Es gibt hier auch Line Pay, Ja, das ist verbandelt mit diesem PayPay-System, und hat aber nichts mit PayPal zu tun, leider. Das ist hier fast nicht präsent. Das ist mir sehr aufgefallen. Also wir haben bei uns ja schon überall auch PayPal-Zeichen immer mehr auftauchen. Ist hier also PayPal komplett weg. Also das seht ihr gar nicht. Ja. Und stattdessen ist es PayPay und LinePay eben. Ja. Mit den Bezahlsystemen funktioniert es. Natürlich nicht mit der europäischen Version. Ganz klar, da muss man dann einen Account erstellen in Japan und dann funktioniert es auch, also mit der japanischen Telefonnummer, und dann funktioniert es auch. Ja, also ihr seht, es ist schon eine verzwickte und spannende Geschichte, aber die Mobile eSIM, die funktioniert eben wunderbar mit der japanischen Telefonnummer. Übrigens braucht man die auch, wenn man eine Suica-Karte mit dem eigenen Namen erstellen möchte, so dass man eben bei Verlust das Geld zurückbekommt, was, wie gesagt, bei längeren Zeiten zu empfehlen ist, bei längeren Aufenthalten. Dann braucht ihr eine Nummer. Eine deutsche Nummer passt dort nicht rein, könnt ihr also schon mal nicht verwenden. Ja, unter bestimmten Umständen passt eine amerikanische Nummer rein. Ja, nützt uns aber nichts. So, also beim Eingabefeld gibt halt nur so und so viel Ziffern, die möglich sind. Ebenso wie eine normale Standard-japanische Telefonnummer ist. Und dann könnt ihr die Mobile-Japan-Nummer eingeben, die ihr bekommen habt. Und dann könnt ihr da ganz normal eben euch registrieren. Sehr zu empfehlen also. Gut, was ist genau jetzt Stand? Eben Oktober 2025 ist, es gibt kein 5G. Ihr habt hier mit der Mobile eSIM nur 4G. Das ist etwas, naja, fühlt sich etwas blöde an, muss ich schon sagen. Hab bisher geschwindigkeitsmäßig, naja, sagen wir mal so, keine Probleme gehabt, solange es auch funktioniert. Was ich allerdings schon gehabt habe, ist, dass einfach an extrem überlaufenen Punkten es auch in Japan so ist, dass wenn zu viele Menschen versuchen, irgendetwas zu tun, dann wird es für alle sehr, sehr, sehr langsam. Und genau das passiert eben auch hier. So ganz genau kann ich es manchmal auch nicht festmachen. Ich habe nämlich dauerhaften VPN aktiviert. Das kommt daher, weil es hier in Japan auch sehr viele Möglichkeiten gibt, um mit Wi-Fi ins Netz zu gehen. Also wenn ihr eine Datenvolumen habt, nehmt genug Datenvolumen, denn ihr werdet hier Google Maps also permanent brauchen. Permanent, ich kann es euch sagen. Der Vorteil, der zeigt euch an, welchen Bahnsteig ihr nehmen müsst, der zeigt euch an, wo ihr reingehen müsst, und das ist ganz wichtig, wenn ihr nämlich denkt, dass ihr im Bahnhof nur einen Eingang habt, da habt ihr euch wirklich getäuscht. Die meisten, sogar winzigen U-Bahn-Stationen haben mehrere Eingänge. Bahnhöfe, brauchen wir erst gar nicht drüber zu sprechen, mittlerer Bahnhof könnt ihr so mit 8, 9 Ein- und Ausgängen rechnen in alle Richtungen. Und es ist wirklich schlimm, wenn ihr an der falschen, es ist wirklich schlimm, wenn ihr auf der falschen Seite rauskommt, dann kann es sein, dass ihr einen halben Kilometer und mehr laufen müsst, bis ihr an dem Punkt seid, wo ihr eigentlich rausgekommen sein solltet. Denn es ist nicht so, dass man, also bei vielen Stationen ist nicht so, dass man einfach ja aus dem Zug rausgeht und dann ist man draußen, sondern da muss man laufen, weit laufen, bis man rauskommt. Das sind also unterirdische Gänge, die sind, ja, also das ist wirklich wie eine Straße. Dann lauft ihr, und wenn ihr dann am falschen Punkt rauskommt, dann könnt ihr alles wieder zurücklaufen, aber dann eben nicht direkt, sondern rund um den Block laufen, das ist noch weiter. Also ich kann es euch nur sagen, das geht so nicht, ja. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, das ist doch totales Chaos, nein, das ist alles perfekt organisiert, ihr müsst nur genauso perfekt funktionieren, und dann klappt es auch, ja. Die Japaner können das mit einer sehr genialen Effizienz, muss man schon sagen. Und das ist genau mein Ding. Nur wenn man halt irgendwo das erste Mal ist, dann ist es ganz egal, ob ihr Japaner, Europäer oder sonst irgendwas seid, dann seid ihr verloren. Und zwar so richtig verloren. Also ich kann euch sagen, ohne Google Maps, ja, da wäre ich schon ziemlich aufgeschmissen. Und zwar komplett aufgeschmissen. Ja. Deswegen, also nimmt nicht zu wenig Daten, sondern eher zu viel. Somit habt ihr sichergestellt, dass ihr auch immer online seid. Bisher hatte ich noch keine Probleme. Also ich war eigentlich überall online. Erstaunlicherweise auch in Metrostationen tief unter der Erde. Was natürlich bedeutet, dass extra Relaisstationen für Mobilfunk innerhalb der Stationen geben muss. Ja, auch das sehr, sehr modern und fortschrittlich. Hier ist also auch die Untertagewelt vollkommen mit Mobilfunk ausgestattet. Ja, wie es in den ländlichen Regionen auf Bergen ist, das werde ich bald erfahren. Ja, nächste Woche, Ende nächste Woche, beziehungsweise beim nächsten Uncast oder Rios Wochensicht werde ich das dann eher einmal, das kann ich euch dann sagen, wie dort die Netzabdeckung ist. Wobei Netzabdeckung können wir auch in der Uncast machen. Und dann kann ich euch da genaueres sagen, was im Wald ist. Bei uns ist es ja so, naja, sag mal so, in den Wald rein und dann ist die Chance schon ziemlich groß, dass ihr keinen Empfang mehr habt. Wunderbar, ganz toll. Das ist doch Zivilisation, ne? Genau. Also jedenfalls, ich glaube, es gibt auch in Japan genug Stellen, die nicht abgedeckt sind. Aber zumindest hier in Tokio, muss ich sagen, ist der absolute Hammer, dass man dort eben auch unter der Erde, tief unter der Erde, mit Mobilfunk versorgt wird. Ja, und gut, eSIM war klar. Wenn euer Gerät eSIM kann, ist das die beste, günstigste und einfachste Möglichkeit. Ich habe mir sehr viel Kopfzerbrechen darüber bereitet, aber bei der Mobile-Ablauf ist eigentlich ganz gut. Ihr müsst nur rechtzeitig vorher das beantragen. Ja, dann bekommt ihr eine Mail. Und zu dem Zeitpunkt, ab dem ihr die SIM haben wollt, also macht euch keinen Kopf, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich möchte es erst in einer Woche aktivieren, weil ab dann läuft eben der Vertrag schon, ja, beziehungsweise das ist auch nochmal eine Sache, aber ist jetzt egal, ab dann, ja, so, und dann könnt ihr nämlich erwarten, dass also 24 Stunden vorher, ja, ihr eine Mail bekommt mit der Bestätigung. Aber ich sag's euch gleich, macht mindestens einen Tag vorher den Vertrag. Das ist die sicherste Variante, vor allem auch wegen der Zeitverschiebung. Die müsst ihr nämlich einrechnen. Ja, also das nicht vergessen. Macht's also lieber einen Tag vorher. Der Startpunkt, also ab wann das gelten soll. Und dann bekommt ihr nämlich rechtzeitig die Mail mit den eSIM-Codes, QR-Codes und so weiter. Und ihr könnt die, zumindest was bei mir so, Telekom-Netz und beim O2-Netz, ja, beiden habe ich es eingerichtet und es war definitiv möglich, die SIM-Karte zu installieren, die eSIM zu installieren, noch bevor man in Japan ist. Und dann habt ihr nämlich absolut keinen Stress. Ich habe mir wirklich sehr viele Gedanken gemacht, weil ich habe gewusst, wenn ich aus dem Flugzeug rauskomme und ich habe keinen Empfang, dann bin ich verloren. Und ich bin aus dem Flugzeug rausgekommen, habe eingeschaltet, die Karte wurde sofort aktiviert und es hat funktioniert. Wunderbar. Es gab nur eine Sache, es gibt Handys, die bei denen könnt ihr erst die APN eintragen, wenn die SIM auch aktiviert ist. Da müsst ihr halt dann, wenn ihr die SIM aktiviert in Japan, noch schnell die APN eintragen und machen. Auch das wird euch per Mail zugesandt und es ist wirklich ganz, ganz einfach. Einfach den Anweisungen folgen, die APN-Zugangspunkte eingeben und schon könnt ihr dann ganz normal das Netz benutzen, habt ihr Internetverbindung und das hat man gleich gesehen. Ich habe natürlich extra auch nochmal eine VPN-Verbindung aktiviert, die ist bei mir dauerhaft aktiviert, denn wie ich schon gesagt habe, hier in Japan gibt es überall Wi-Fi-Systeme. Ja, und hier könnt ihr dann logischerweise richtig gut hantieren mit Wi-Fi, ohne dass ihr eben eure Daten verbraucht. Auch wenn ihr viel Daten habt, ist es immer mal gut, wenn ihr vielleicht ja nicht alles mit eurem Smartphone macht, weil irgendwann wollt ihr auch Bilder hochladen, alles Mögliche. Und dann gehen die Daten wirklich ganz schnell weg. Denkt dann, eure 4K-Videos brauchen sehr viel Datenvolumen. Und dann ist also ruckzuck das Datenvolumen weg. Deswegen macht es dann lieber aus einem Wi-Fi. Ich habe bei mir das eben so eingestellt, dass er zum Beispiel nur die Daten übertragen soll über Wi-Fi. Also die Bilder und so weiter. Wenn ich also dann in einem Wi-Fi-System bin, dann werden die Bilder übertragen. Und ansonsten werden die nur auf meinem Smartphone gespeichert und wartet eben bis zur nächsten Übertragung. Kann man bei Google Fotos einstellen, ist wunderbar. Ja, also das ist eine wichtige Sache. Und das Problem ist aber halt, die Wi-Fis, die sind teilweise öffentlich, sogar ganz ohne Passwort oder eben mit Passwort, aber das Passwort ist halt öffentlich bekannt. Und damit ist das natürlich alles extrem unsicher. Und ich weiß nicht, ob das jedem so bewusst ist. Das war auch der Hauptgrund für ein VPN bei mir. Ich habe schon generell auch in Deutschland immer gedacht, Mensch, Leute, also man kann doch nicht in ein öffentliches Netz gehen. Das geht doch nicht. Das kann man nicht machen. Wer mit jemand anderen in einem Netzwerk ist, selbst mit Passwort, ist direkt angreifbar. Ja, die Daten sind abzufangen und können entsperrt, entschlüsselt werden. Noch schlimmer ist es, wenn es in einem öffentlichen Wi-Fi ohne Passwort die Daten gesendet werden. Alles, was ihr dort sendet, alles kann im Klartext einfach mitgelesen werden. Die Geräte gibt's für ein paar Euro überall zu kaufen, ja. Und das ist auch nichts Besonderes. Das ist so, ja. Wenn ihr das nicht verschlüsselt, ist alles im Klartext im Äther. So ist es. Das ist kein Skandal, sondern das ist normal. Ja, deswegen gibt es die Verschlüsselung, die aber eben dann greifen mit dem Passwort. Das soll ja besonders gut sein. Aber wenn jeder das gleiche Passwort hat, kann auch jeder die Daten entschlüsseln. So. Also. Ja. Und deswegen ist ein VPN unerlässlich, wenn ihr in fremde Wi-Fi-Netzwerke geht, egal ob in Deutschland oder in Japan. Aber halt in Japan gibt es so viele verschiedene öffentliche Wi-Fi-Netze. Das heißt, ihr müsst hier definitiv ein VPN haben. Ihr wisst nie genau, mit wem werde ich mich jetzt eigentlich verbinden. Und ja, Japan ist ein extrem sicheres Land. Ja, das merkt man, wenn man auf die Straße geht. Das sieht man, das fühlt man auch. Ja, mal abgesehen von dem sehr, sehr starken Tourismus. Also in manchen Gebieten sind schon mehr Touristen als Japaner auf der Straße. Das ist natürlich bedenklich, weil ihr wisst ja, ne, andere Länder, andere Sitten und entsprechend auch ist das Verhalten anders. Und das hat hier auch in Japan schon bei der japanischen Bevölkerung mittlerweile auch für große Wellen gesorgt. In den Social Medias beispielsweise gehen die hart ins Gericht mittlerweile mit Touristen. Und manche finden es gar nicht mehr so lustig, weil halt manche Touristen aus manchen Ländern vor allem, die führen sich halt ziemlich, bescheiden auf hier, ja, kümmern sich überhaupt nicht um irgendwelche Gepflogenheiten. Und das ist hier sehr, sehr wichtig, dass man sich da kennt. Also wenn ihr hier Urlaub machen wollt und wollt die Sau rauslassen, macht's nicht. Macht's einfach nicht. Weil das ist hier kein Land zum Sau rauslassen, sondern es ist ein Land, wenn ihr die japanische Mentalität mögt, ja, die äußerst korrekt geordnet ist und gutes Essen und gutes Trinken wollt, dann ist es hier genau richtig. Aber Ordnung und Disziplin ist hier oberstes Gebot. Sogar beim Feiern. Ja. Ja, es gibt auch hier genug Leute, genug Japaner, die über die Stränge schlagen und dann negativ auffallen, ganz klar. Da braucht man nicht drüber zu sprechen. Aber wisst ihr, die Zahl, das ist das Entscheidende. Ich sage immer, wenn die kritische Masse erreicht ist, dann kommt es zum Tragen. Aber wenn hier die Leute besoffen rumlaufen, dann sind die in der Regel friedlich und stecken nicht gleich irgendwelche Sachen an oder so. Ja. Also das ist echt übel. in anderen Ländern im Vergleich dazu. Und wenn die sich dann halt hier so benehmen wie die Axt im Wald oder so die, naja, sag mal so, wenn ich mir das angucke, wie es auf dem deutschen Weinfest zugeht und hier auf dem auf einer japanischen Sake-Verköstigung, wie soll ich das ausdrücken? Das eine ist ein Sauhaufen und das andere ist ein geordneter Genießerhaufen, selbst bei 2 Promille. Ja, so ist es. Naja, auf jeden Fall, zurück zu Isim. Das hat jedenfalls gut funktioniert. Docomo wird genutzt beim Mobile und das ist sehr, sehr wichtig, denn NTT Docomo ist die, sagen wir mal, das Königsnetz hier. Ja, und das ist das Netz, was am meisten funktioniert und am häufigsten genutzt wird von den Japanern. Und deswegen ist das schon mal eine gute Sache. Mobile übrigens M-O-B-A-L, nicht Mobile, sondern ich habe das schon richtig ausgesprochen, Mobile. Ja, und damit könnt ihr dann halt gut, sag ich mal, hantieren und man kommt gut voran. Ja, und wenn ihr dann noch das Wi-Fi nutzt, dann ist das eigentlich alles wunderbar. So, und jetzt kommt das Spannende. Da gibt's einmal diese Prepaid-SIM-Karten und einmal, so wie ich die habe, mit Telefonnummer eben für lange Aufenthalte oder wenn ihr nicht mehr heim wollt. Ja. und dann könnt ihr halt hier eine Telefonnummer, wie gesagt, bekommen und dann startet quasi an diesem Tag, an dem ihr die SIM-Karte aktiviert, euer monatlichen Betrag. Und jetzt kommt ein gutes Schmankerl. Tut ihr zum Beispiel jetzt Mitte des Monats eure Karte beantragen oder aktivieren, dann habt ihr bis zum Rest des Monats genau die Menge an Daten, die ihr gebucht habt. Das heißt, ihr habt zum Beispiel dann von, sagen wir mal, wenn ihr zum 15. gebucht wird, habt ihr vom 15. bis 31. 10 GB frei, wenn ihr einen 10 GB Plan gebucht habt, ja. Und dann ab 1. November bis zum, oder ab 1. bis zum letzten auch wieder 10 GB neu. Das heißt also, das ist nicht dann am 15. des nächsten Monats erst wieder neue 10 GB, sondern ihr kriegt quasi dann die Hälfte sozusagen geschenkt. Ne? Also das ist nicht schlecht. Und so hat man dann auch gerade am Anfang, wenn man dann ankommt, noch gleich genug Daten, weil da braucht man sie natürlich noch am häufigsten. Ja, also die ersten 2 Tage, ich weiß nicht, da schalte ich das Handy eigentlich gar nicht aus. Ne? So ist das. Ja, also von daher ist es wunderbar mit dieser Mobile eSIM und die Installation war eben sehr unproblematisch. Ich war sehr nervös deswegen. Aber wenn man die in Deutschland oder in Europa eben schon installiert, kann man sie zwar noch nicht aktivieren, ist aber kein Problem, sobald man dann eben in Japan gelandet ist, das einschaltet, die SIM-Karte im Handy natürlich auf die eSIM schaltet. Da ist es wichtig, dass ihr alles, Telefon, SMS und Daten, ganz besonders Daten, also dass die automatisch von der eSIM prioritätsmäßig bezogen sind und die andere nicht mehr genutzt wird. Das ist ganz wichtig, schon entstehen auf eurer anderen SIM-Karte, die noch drin ist, eventuell hohe Kosten. Ja, also das ist die eSIM-Variante, die ist gut, die ist unproblematisch, das mit den QR-Codes ist faszinierend und geht schnell und damit ja war das eigentlich recht gut. Übrigens, weil wir gerade von eSIM reden, damit ist das Thema Mobile jetzt eigentlich auch erledigt. Gut, Empfang habe ich ja schon gesagt, soweit alles in Ordnung. Wie es in den Outdoor-Regionen aussieht, werde ich euch nächste Woche wahrscheinlich erzählen können. Und dann werden wir sehen, was daraus wird. So, also und auch in der eSIM-Database ist jetzt auch was anderes aufgetaucht, nämlich ein Sony-Gerät. Wer jetzt gedacht hat, nach diesem, naja, sag mal, verhaltenen Start und auch noch Flop mit dem Fehler von dem Sony Xperia 1 Mark 7, dass jetzt Sony endgültig aufhört mit dieser Sony Xperia 1 Reihe. Die hat sich getäuscht, denn es sind jetzt in der eSIM Database hier Einträge aufgetaucht, die bestätigen, dass Sony Xperia 1 Mark 8 auf dem Weg ist mit einem Snapdragon 8 Elite Gen 5 Prozessor, was nicht verwundert, denn zeitlich wird es wieder gegen Ende des Jahres 2026 dann herauskommen oder Mitte, je nachdem. Und dann ist eben der Chip schon wieder eine Zeit lang auf dem Markt, ein paar Monate. So macht es leider Sony immer. Ja, sind also nicht mit dem allerneuesten Chips immer ausgestattet, sondern immer so kurz bevor ein neuer Chip kommt. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Aber so ist es nun mal. Damit gilt es eben als sicher, dass eine neue Version kommt. Und das heißt, ja, Sony ist nicht bereit, so einfach aufzugeben, sondern die möchten da weitermachen. Auch wenn es momentan tatsächlich nicht ganz so optimal läuft mit der Xperia-Reihe, wegen Problemen auch natürlich, hat ja diesen Hardware-Bug da jetzt zugegeben und tauscht die Geräte aus, die davon betroffen sind. Es war also ein herber Schlag für so ein 1500-Euro-Gerät, ne? Da fragt man sich dann, okay, warum gebe ich so viel Geld aus, 1500 Euro, für ein Gerät, das genauso qualitätsmäßig einzusiedeln ist wie jedes andere Gerät auch? Vielleicht sogar noch schlechter. Also das ist immer ein großes Problem natürlich. Ja. Aber gut, Sony gibt so schnell eben nicht auf. Ja, ja, wir bleiben auch mal jetzt nochmal, sondern was anderes geben als Japan, auch noch bei den Geräten. Da gibt es nämlich Neues auch vom Vivo X300 Pro. Das ist nämlich jetzt gestartet mit einem extrem guten Kamerasystem, so wie man das eben auch erwartet hat. Ja. Die X300er Geräte haben einen 200 Megapixel HPB Imaging Sensor und das Pro hat auch noch eine 85 mm Telefotokamera drin. Das ist also wirklich nicht übel. das ist übrigens in etwa zu vergleichen mit dem X200 Ultra Telefoto Gerät und da weiß man, das ist absolut der Hammer. Die X300 oder die X-Serie von Vivo ist immer sehr, sehr, sehr gut ausgestattet gewesen, was Kameras anbetrifft. Und so ist es auch hier wieder top of the line. Man findet kaum ein besseres Gerät für Aufnahmen als eben dieses Vivo X300 Pro wohl. Ja. Tja, alle Kameras übrigens hinten haben auch 4K-Auflösung, 120 Frames pro Sekunde, ja, richtig gehört. Und somit ist dann auch genug Power vorhanden für gute Videos. Klar, die Videotests und Kameratests gibt's natürlich noch später bei, ich würde mal sagen, guckt mal auf GSM Arena, die machen eigentlich immer ziemlich gute und da kann man das besser sehen. Ja, bei dem X200 gab es ja auch so eine Telefotolinse, die man anklicken konnte an das Gerät. Das ist noch nicht ganz klar, ob das hier jetzt bei diesem X300 auch so ist. Aber das war schon ziemlich speziell. Ja. Aber okay, mal gucken, ob das war ja auch über ein Case quasi gemacht worden. Ja. Und mal sehen, ob dieses Case dann auch für das X300 dann gibt. Tja, tja. So, Pixel, die haben wirklich momentan was, also die haben wirklich Probleme momentan als Google mit dem Pixel, denn diese Woche war nicht sehr toll für die. Also, ich habe hier in Japan übrigens schöne Google Pixel Werbung gesehen, ja, aber ich kann euch eins sagen, wenn die Japaner eins hassen, dann ist es schlechte Technik. Die sind gern bereit, einen Haufen Geld auszugeben, kann ich auch sagen, aber es muss passen. Ja, hier fahren Fahrzeuge rum, da werde ich auch noch einiges dazu sagen. Die sind wirklich teuer, aber die lassen sich eben gute Technik auch was kosten. Wobei, ja, auch da immer der Umrechnungsfaktor ist, also was die sich kosten lassen, ist eben, naja, für unsere Augen günstig. Frechheit eigentlich, was bei uns abgeht, aber okay, So ist es nun mal. Nun gut, jedenfalls, um nicht abzuweichen davon, von dem Thema. Nach dem letzten Update stürzten die Pixel 10 Geräte konstant ab bei Apps. Und das ist ziemlich übel. Es ist zwar nicht jedes Gerät davon betroffen, es häufen sich aber sehr viele Meldungen darüber, dass nach einem Update vom System, vom Google Pixel 10, Apps reihenweise abstürzen. Und es scheint wohl damit zu tun zu haben mit den Google Play Services. Ja, also offenbar sind immer die Apps betroffen, die Google Play Services benutzen. Ja, nach diesem Oktober Android Update, die werden dann gnadenlos abgeschossen und es führt zu massiven Abstürzen, teilweise auch vom gesamten Handy. Meistens sind zum Glück nur die Apps, die crashen. Aber das heißt, einige Apps könnt ihr momentan gar nicht richtig benutzen auf dem Pixel 10. Apps können also einfrieren, ganz ohne Meldungen, auf Splash-Screens einfach verharren und starten einfach nicht. Ja, oder es erscheint dieser Not Responding Error, ja, wo man dann eben so klicken kann, weiter oder weiter warten. Ne? Und das war's dann. Also schon ziemlich ärgerlich. Es wird natürlich erwartet, dass Google bald ein Update raushaut. Das darf man wohl auch erwarten, sofern sie eben den Fehler auch erstmal finden, was da genau jetzt schuld dran ist. Ehrlich gesagt, das ist genau das, was ich meine. Sowas darf einfach nicht passieren. Ja. Und da vergraulen die sich die Leute. Also die Werbung jetzt hier in Japan, die haben sich keinen Sparen. Das ist ganz klar. Wenn sowas passiert, das ist hier in den Social Media sofort Thema Nummer 1. Und da greifen die Leute das nicht mehr mit der Grillzange an hier. Ja, das kann er gleich vergessen. Also es ist unglaublich. Und das ist noch nicht alles. Das hat selbst im Westen hier für Unglaubliches Kopfschütteln und Schulterzucken gesorgt, denn ihr werdet es nicht fassen, Jerry Rick Everything, ja, dieser Kanal ist ja bekannt dafür, dass der Handys testet und so weiter. Und zum ersten Mal, der hat so viele Smartphones getestet, ich weiß nicht, Smartphones, Tablets und alles mögliche. Und das erste Mal ist ihm jetzt passiert, dass das Gerät während dem Test, während dem Durability-Test in Rauch und Flammen aufgegangen ist. Der Akku ist regelrecht explodiert. Der musste hier weg vom Tisch. Ja, Zach Nelson heißt er. Ja. Ich weiß nicht, warum ich immer Jerry sage. Der Kanal ist Jerry Rick Everything. Ja, aber er heißt ja Zach Nelson. Und hat man gesehen, wie Zach da hochgesprungen ist und sich in Sicherheit begeben hat. Allerdings hätte er den Raum wohl verlassen sollen, denn die Dämpfe, das hat man gesehen in dem Video, das könnt ihr euch angucken, da hat es natürlich nicht runtergenommen, sondern hat es extrem erst draufgelassen, erst recht, ne? Logisch, ist ja richtig so, denn da sieht man, dass das ganze Zimmer schon in diesem Rauch eingenebelt ist und also Lithium-Ionen-Akku, wenn der fackelt, solltet ihr das auf keinen Fall einatmen, das ist richtig, richtig giftig, okay, also während er dieses Phone getestet hat, ist der Akku auf einmal hochgegangen. Und das hat er auch gesagt, das ist das erste Mal, seit er das macht, passiert. Noch nie zuvor ist es bei einem Smartphone passiert. Und er hat schon mehr als ein Smartphone in der Mitte durchgebrochen bei seinen Bandtests und so weiter. So richtig, inklusive Akku. Ja. Aber das ist noch nie passiert. Und ja, okay. Man kann jetzt sagen, ja, aber das ist ja auch keine Handhabung, das darf man ja nicht machen. Aber Leute, seht ihr, dass genau sowas passiert eben. Ja? Wie er das auch gesagt hat, man knallt das Ding hin, das liegt hier, dann sitzt man sich auf einmal drauf oder so, okay, es ist kaputt, ne? Dann kann man vielleicht keine Vorwürfe machen der Firma Google, dass dann so ein Gerät kaputt geht. Aber stell dir mal vor, das Teil geht in Rauch auf, das Teil geht in Flammen auf. Das ist saugefährlich. Also ehrlich gesagt, hier liegt ein ganz großer Designfehler vor. Und das hat er auch gesagt. Das ist schon das dritte Gerät, das dritte Pixel Fold in Serie, das er einfach zerbrechen kann, weil die Antennenlinie an der falschen Stelle ist. Okay? Und dann ist dieses Phone nicht mehr, hat keine Integrität mehr und zerbricht einfach. Und das darf nicht sein. Das hier ist kein robustes Gerät. Da ist jedes Folding Phone von Samsung, Huawei oder Xiaomi besser als das. Das ist definitiv, was man jetzt gesehen hat, meiner Meinung nach sogar noch eine Gefahr. Ja, denn sowas sollte nicht passieren. Und vor allem, weil auch Jerry Rick Everything, also auch Zach Nelson, das eben jetzt schon zum dritten Mal gesagt hat. Er hat schon beim ersten Mal, beim zweiten Mal hat er ganz klar gezeigt, bewiesen und erklärt, warum dort keine Antenneneinkerbung gemacht werden darf. Und die Ingenieure bei Google scheinen sich darum überhaupt nicht zu kümmern, denn scheint es egal zu sein. Oder sie denken, was weiß denn der schon von Design und so. Ja, und jetzt haben wir den Salat. Jetzt ist das Ding nicht nur durchgebrochen, und zwar ganz einfach. Also nicht, dass der jetzt so viel Kraft angewendet hätte müssen. Ja, also einfach durchsprechen, fertig. Das könnt ihr auch. Und dann war dieses 1900-Euro-Telefon durch und dann fängt das Teil Feuer. Das ist eine neue Qualität, beziehungsweise gehen Rauch auf. Das ist eine neue Qualität und das geht nicht. Das ist echt erschlimmt. Die Reste zeigen, was da los war. Hätte das Teil auf irgendeinem brennbaren Untergrund gelegen, wäre das echt übel gewesen. Und auch natürlich ist der Rauchalarm auch losgegangen. Das dürfte ja klar sein. Wenn ihr das Video seht, wisst ihr auch warum. Also hier seht ihr, das ist nicht so toll. Und von daher kann man eigentlich nur eine Warnung raushauen vor diesem Gerät. Also Google hat es wirklich nicht leicht. Nicht leicht wird es auch HTC haben mit dem neuen Gaming-Phone. Eigentlich würde ich das gar nicht erst ansprechen, aber wisst ihr, ich sag mal, nicht alles, wo Gaming-Phone draufsteht, ist auch ein Gaming-Phone drin. Ich weiß nicht, was in die gefahren ist, warum die das Gaming-Phone genannt haben. Aber nun, ich sag mal so, das Teil hat einen Unisoc T765. Ich möchte den nicht schlecht reden. Also der ist schon gut für normale Anwendungen und so weiter. Ja, kann man alles mitmachen. Ist ein guter, günstiger Prozessor. Für viele ausreichend. Gibt's nichts daran zu deuteln. Okay. Aber wenn man ein Gaming-Phone macht, dann ist das ungefähr der falscheste Prozessor, den man nehmen kann. Nämlich gerade im Gaming-Bereich hat der Prozessor eben nicht ganz so toll, tolle Leistungsmerkmale. Und deswegen, ja, nützt es auch nichts, wenn man da Gaming draufschreibt, ja, und 5600 mAh Akku dazu macht, 50 Megapixel Kamera hinten, 16 Megapixel Kamera vorne. Und damit wird man eben keine großen Sprünge machen können. Ja, mit diesem Gerät. Und tja, dann kann ich nur sagen, eigentlich sollten die das nicht präsentieren auf der GITEX 2025, ja, in Dubai. Damit kann man sich eigentlich nur blamieren. Tja, also das ist schlecht. Entsprechend auch bei GSM Arena die Kommentare, muss ich auch grinsen, denn es ist wirklich es ist wirklich schlecht. Selbst bei den Unisoc-Prozessoren ist das nicht gerade der schnellste Prozessor. Es gibt schnellere von Unisoc. Und naja, wie gesagt, ein Unisoc-Prozessor ist eben für Gaming nicht gerade gut geeignet. Und deswegen ja, ist das eine schwierige Geburt. Und werden sich wohl keinen Ruhm einheimsen können für ein optimales Gaming-Smartphone. Ja, tja, so ist das. Nun denn, also die in den Sondersendungen, also heute und in den nächsten zwei Sendungen, wird es keine App der Woche geben. Ich muss mich erstmal hier zurechtfinden, ja, bevor ich mir wieder die Zeit nehmen kann, für Apps zu testen. Ja. Deswegen wird es jetzt erstmal die nächsten zwei Sondersendungen ja auch sein und eben auch keine Apps der Woche geben. Sorry dafür, aber es ist halt noch alles anders und ich muss mich erst hier richtig einleben. Ja, und dann können wir darüber sprechen. Ja, ich bin auch so von den Eindrücken hin und weg und ein paar davon werde ich euch dann auch nächste Woche wieder mitteilen. Damit sind wir auch am Ende vom Uncast für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es waren ein paar interessante Themen für euch dabei. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast oder die YouTube-Community auf @thenetcast. Und ich hoffe, euch werde ich wieder beglücken können nächste Woche. Ja. Also, was habe ich jetzt für einen Spruch gemacht? Ich bin auch Jetlag, ja, mehr kann ich nicht sagen. Also, dann wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und die Kleinkundenantenne natürlich und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.